Yes, we are once again up and awake. Ja, wir sind wieder mal auf und wach. Ja. Also mehr oder weniger. We are awake more or less. Also ich meine, wir sind auf, aber wach sind wir mehr oder weniger. But we love you enough to do this. Aber wir lieben euch genug, um diese Andachten dennoch zu machen. And for the Holy Spirit. Also was ist ein anderer Name für den Heiligen Geist? Who's his characteristic? Der seine Eigenschaften aufzeigt. At, John 14, 16. Schau im Johannes 14, 16. And I will pray the Father, and he will give another helper, that he may abide with you forever. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Und wir haben das schon erwähnt. Remember, that's his name. Aber erinnere dich, das ist sein Name. Advocate, helper, one who is on your side to help. Ein Anwalt, aber auch ein Fürsprecher, Tröster, jemand, der immer da ist, um dir zu helfen. This. Und ich mag das wirklich. The Holy Spirit you described is actually the spirit of adoption. Dieser andere Name, um den Heiligen Geist zu beschreiben, ist Geist der Sohnschaft, Geist der Adoption. Und in Römer 8, 15, it is so beautiful. Da ist es so wunderschön beschrieben. See, the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Denn ihr habt nicht ein Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchtet müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft, der Adoption empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Holy Spirit is also called the spirit of adoption. Also der Heilige Geist ist auch Geist der Sohnschaft oder Geist der Adoption genannt. The Holy Spirit, and he makes you cry, Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, Daddy, Daddy. Und das heißt, in dir lebt dieser Heilige Geist und der macht, dass du rufen kannst, Abba, Vater oder Papi, Papi. I always feel rejected, and I'm talking about Christians, of course. Und wisst ihr, Leute, die sich immer abgelehnt fühlen, und ich rede hier über Christen, they never feel accepted, they never feel loved, they never sure of anything. Solche, die sich nie akzeptiert fühlen, nie geliebt fühlen und sich nie einer Sache sicher sind. Und da ist einer der Probleme, die sie haben. Relate properly to the Holy Spirit. Sie haben nicht gelernt, richtig mit dem Heiligen Geist in Beziehung zu treten. Because inside of you lives the Holy Spirit, who is the spirit of adoption. Weil in dir lebt dieser Heilige Geist, der dieser Geist der Sohnschaft der Adoption ist. The spirit of adoption, you're connecting to your God as your daddy. Und durch diesen Geist der Sohnschaft kannst du mit diesem Gott als Vater in Verbindung treten. Also lerne mit diesem Heiligen Geist in dir als der Geist der Adoption, der Sohnschaft in Verbindung zu treten. Symbols that are related or connected to the Holy Spirit. Und jetzt werde ich über ein paar Symbole reden, die in Verbindung stehen mit dem Heiligen Geist. Oder names, it's a symbol. Und das sind keine Namen, das sind Symbole. The symbols, they also illustrate various aspects of his name. Und diese Symbole illustrieren auch verschiedene Aspekte seines Wesens. He's not just giving the whole, or connecting the symbol to the Holy Spirit just for fun. Und Gott verbindet diese Symbole nicht einfach aus Spaß mit dem Heiligen Geist. To understand that everything that God does, he does with purpose. Sondern wir müssen verstehen, dass alles, was Gott tut, er mit einer Absicht tut. Also was bedeutet das? Also das heißt zum Beispiel, wenn der Heilige Geist als eine Taube kommt, the Father didn't sit in heaven and he said, well, which animal shall we pick for the Holy Spirit to manifest itself in? Snake, bird, rat, mouse, well, why not a dove? Dann war es nicht einfach ein Gott, der im Himmel saß und sich überlegte, ja, als was sollen wir ihn, welches Symbol sollen wir ihm geben? Eine Schlange, einen Vogel, eine Ratte, eine Maus, wieso nicht eine Taube? Purpose. Nein, das hatte ein Ziel, ein Sinn. Alles, was er tut, tut er mit einer Absicht, mit einem Ziel. Symbols are actually showing part of his name. Denn diese Symbole zeigen in Wirklichkeit einen Teil seines Wesens. So, look at this beautiful way that the Holy Spirit manifests. Also schau dir diese wundervolle Art und Weise an, wie sich der Heilige Geist manifestiert. Und schau dir diese wunderbaren Symbole an, die mit ihm verknüpft sind. Matthew chapter 3 and verse 11. Also erstens Matthäus 3, 11. Indeed, I baptize you with water and repentance. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I'm not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Now, I'm going to give you my opinion. Also ich möchte jetzt euch meine Meinung geben. Opinion, and I empower you to disagree. Und das ist meine Meinung und ich gebe dir das Recht, nicht mit mir einverstanden zu sein. People teach, weil ganz viele Leute lehren, that there are two baptisms, the baptism with the Holy Spirit and the baptism with fire. Dass es da zwei Taufen gäbe, die Taufe des Heiligen Geistes und die Taufe des Feuers. Can you pray for me? I want the baptism of fire. Und viele Leute haben mich schon gefragt, kannst du für mich beten? Ich möchte noch die Taufe des Feuers empfangen. Don't see that. Aber ich persönlich kann das nicht so sehen. See from this one scripture that there are actually two baptisms. Ich kann nicht von dieser Schrift, von dieser einzigen Schrift aus sehen, dass es da zwei Taufen geben sollte. People build this always very strange. People build a doctrine on just one individual scripture and not a complete teaching of the Bible. Ich finde es immer sehr merkwürdig, wie Leute eine ganze Doktrine, Lehre um einen einzigen Bibelvers rum aufbauen können und nicht den Kontext ansehen. Baptism of the Holy Spirit and then there is another baptism. Und ich habe noch nie geglaubt, dass es da eine Taufe im Heiligen Geist gäbe und eine Taufe des Feuers oder im Feuer. Because the word here when it says He will teach you with the Holy Spirit and fire. Weil wenn es hier sagt, er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen, it actually can have different meaning depending on the context. Dann kann dieses Wort verschiedene Bedeutungen haben, abhängig vom Kontext. Can be, for instance, indeed. Und eines der Wörter kann bedeuten indeed. Indeed, also oh, mesmo, und sogar. Essa palavra compo, also und sogar. Read it like this. You will be baptized with the Holy Spirit indeed with fire. Und dann können wir lesen, der wird euch mit dem Heiligen Geist und sogar mit Feuer taufen. What happened at the day of Pentecost? Und was ist an Pfingsten passiert? When the Holy Spirit came upon them, there was fire on their heads. Als der Heilige Geist auf sie kam, da hatte es Feuerflammen auf ihren Köpfen. Two baptism? Hatten sie denn zwei Taufen? First the Holy Spirit and then he said, "Hang on a minute, I forgot something. Let me baptize you with fire too." Zuerst mit dem Heiligen Geist und dann sagte er, "Ah, ich habe was vergessen, ich will euch noch mit Feuer taufen." No, I believe the Holy Spirit and the fire is the same thing. Nein, ich glaube, der Heilige Geist und das Feuer ist ein und dasselbe. But it's a symbol that the Holy Spirit comes with. Aber das ist ein Symbol, das mit dem Heiligen Geist einhergeht. Und was bedeutet das? The Holy Spirit wants to burn inside. Der Heilige Geist möchte in dir brennen. He wants to burn with passion, with life, with power. Er möchte mit Leidenschaft, mit Feuer, mit Kraft brennen. He is fire. Er ist Feuer. Tomorrow we'll talk another symbol. Und morgen werden wir über ein anderes Symbol reden. Wir sehen uns.